aber er vergisst. Keine Kränkung. Nachtragend und rachsüchtig, sobald er die Macht hinter sich weiß und für sich nichts zu befürchten braucht, fängt er an zu schimpfen und lässt seinen Hass die Zügel schießen und ist doch zu feige, offen für seine Meinung einzutreten, solange Gefahr damit verknüpft ist. Auf eine Handvoll Lügen kommt es ihm dabei nicht an. Selber ein Dieb beschuldigt der andere des Diebstahls. Ist nicht jetzt allmählich dem deutschen Volk es wie Schuppen von den Augen gefallen, wer all die Lügen zusammengebraut hat, die an unserem inneren Zusammenbruch und an der Versailler Schuldlüge schuld sind? Und wenn deutsche Frauen unseren Feinden die Waffen in die Hand spielen, die Schuldlüge aufrecht zu erhalten, so tragen sie gewiss so östliche Namen wie Anita, Augsburg oder Gertrud Bär, genauso wie Kurt Eisner alias Kosmanowski unseren Feinden die gefälschten Dokumente geliefert hat, um die Versailler Sklaverei gegen uns zu rechtfertigen. Aber letzten Endes bleibt der Jude doch der dumme Teufel. Kurz vor Erreichung des Zieles wird er übermütig und das bringt ihn zu Fall. Er muss gestehen, wo er das Gold gestohlen hat und erleidet die wohlverdiente Strafe. Welch ein fast prophetischer Scharfsinn in diesem Märchen, dessen Dichter sicher von dem Schicksal nichts ahnen konnte, das durch jüdischen Lügengeist über uns gekommen ist. Es ist beschämend genug, dass immer noch Volksgenossen aus angeblich christlicher Gesinnung heraus das auserwählte Volk, das doch seine Mission längst verscherzt hat, in Schutz nehmen. Wenn nun gar ein von der Internationalen Traktatgesellschaft 1919 herausgegebenes Buch in den Fußspuren des großen Arztes es für nötig findet, sich darüber aufzuregen, dass christliche Eltern ihren Kindern erlauben, Märchen, Sagen und erdichtete Geschichten zu lesen, die mit so viel Falschen erfüllt seien und angeblich ein Verlangen nach dem Unwirklichen nähren. So kann man nur ausrufen: O du heilige Einfalt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welch lebendige, schmerzhaft lebendige Wirklichkeit in dem Märchen enthalten ist, glaube ich zur Genüge gezeigt zu haben. Und doch ist das Märchen weit entfernt, etwa Antisemitismus treiben zu wollen. Der Jude ist ihm nur ein Gegentypus zum Helden der Geschichte, dem lustigen Fiedler. Dieser wird schon durch die drei Gaben, die das Männlein ihm verliehen hat, als Liebesgott gekennzeichnet. Seinem Schutz fällt jede Seele, ein Vogel, zum Opfer. Nach seiner Fiedel muss alles tanzen und niemand kann ihm einen Wunsch abschlagen. Er ist lustig und guter Dinge, zu Meckereien aufgelegt. Allzeit hilfsbereit und vom Gold und Geldeswert hat er keine Ahnung. Leicht trennt er sich von dem doch sauer genug verdienten, kargen Lohn, ohne nach Vergeltung zu fragen. Denn Liebe suchet nicht das Ehre. Von all dem ist sein Gegenspieler das Gegenteil. Aber dem Bilde, das wir von diesen entworfen, müssen wir jetzt noch einen charakteristischen Zug hinzufügen. Wenn die Liebe etwas Seelenloses ist, der darf sich nicht wundern, dass sein Leib von Dornen zerschunden wird, wenn der Geigenstrick des mächtigen Fiedlers ihn zum Tanzen zwingt. Wer in dem Dornengestrüpp der Sinnenwelt hängen bleibt, der muss als Sklave seiner Gier notwendig leiden. Freiheit kann es nur im Reiche des Geistes geben, das von Liebe beseelt ist. Dies Reich ist den Mammonsknechten, deren typischer Vertreter der Jude ist, immer da verschlossen.